Abschnitt 25 Von der feurige Busch von Paul Zech Aufgenommen für LibriVox.org Diese Aufnahme ist in der Public Domain Bußprediger Johannes Ihr, die ihr Dampf, Magnet und Blitzstrahl schön dressiert, an Riemen haltet Falken, auf ein Wind zu hetzen, und ihr in Banken, die ihr finster ausprobiert, Wahnsinn des Goldes, wie ein Schlachtschwert scharf zu wetzen. Du, greiser Bergegeist, der du nur zornig weißt, das Ausruhen, Armut heißt und Sonntag, Rache brüten. Du, der du nicht ans Herz dir greifst, wenn das Gestänge reißt und Typhusfieber in Baracken furchtbar wüten. Und ihr auf Kanzeln, die ihr keine Gnade kennt, nur aufmucht, wenn Zerräderte sich in den Wäldern strecken, ihr Stahl umschienzen, die ihr jeden Mord noch Opfer nennt, um Gitter stellt, wenn sich die Opfer in den Himmel recken. Aus euren Söhnen schlägt Vererbung flammengrell, und eure Töchter machen sich gemein mit schnapsgezähmten Tieren. Durch eurer Träume Sinnflut fährt das Karussell der Bierdelirien, die im Gehirn krepieren. Baut keinen Zaun um eure Herzen, wenn der gute Hirt mit Harfenliedern naht und Blinde ihr Gebrechen weisen. Werft Kleider auf den Weg, wenn ein Gerichteter vorüberklirrt, und bietet eure eigenen Hände hin den blanken Eisen. Denn nichts füllt die geschweiften Krüge mehr, die ihr geleert habt, da noch blaue Wälderstunden waren, bis ihr nicht jeder Hoffart leer den weißen Frost der Buße stiebt aus den geschorenen Haaren. Ende von Bußprediger Johannes, aufgenommen von Margot.